sicher, fühlst dich wie ein Superstar. Glaubst, dass Geld alles schafft, auch wenn's nur immer reicht für ne Nacht. Zwinkerst mir echt lässig zu, fragst, hey Lady, wie heißt du? Und legst ganz cool deinen Arm um mich. Eine muss es tun, auch wenn es dir nicht gut gefällt, dass du sag ich.